Deutschlandfunk. Hintergrund. Sympathisant der RAF? Vor 50 Jahren erscheint Bölls umstrittener Essay im Spiegel. Eine Sendung von Norbert Seitz. Überhaupt diese Gruppenbenennung, Sympathisanten, Helfershelfer, Humus, auf dem das alles gewachsen ist, klagt der Schriftsteller und Pen-Präsident Heinrich Böll im Frühjahr 1972. Damit wird ein Klima der Denunziation geschaffen, in dem kein Intellektueller mehr arbeiten kann. Ich kann in diesem gegenwärtigen Hetzklima nicht arbeiten. Bölls Stimme hat moralisches Gewicht, als er sich entschließt, in die Offensive zu gehen, nachdem ein Banküberfall in Kaiserslautern mit tödlichem Ausgang sogleich mit der Roten Armee-Fraktion RAF in Verbindung gebracht wird. Sein Essay im Magazin Der Spiegel vom 10. Januar 1972 ist überschrieben: Will Ulrike Gnade oder freies Geleit? Es geht um Ulrike Meinhof. Der Hamburger Protestforscher Wolfgang Kraushaar schildert den Hintergrund von Bölls publizistischem Vorpreschen. Der Auslöser für seinen Essay war ja die Tatsache, dass es einen Artikel gegeben hat unter der Überschrift Baader-Meinhof-Bande mordet weiter, einen Tag vor Heiligabend 1971 publiziert. Und die Bild-Zeitung hatte sich damit festgelegt auf etwas, was überhaupt nicht feststand, wer derjenige oder diejenigen waren, die einen Polizisten erschossen hatten. Und da ist der Böll an die Decke gegangen und hat dieses Essay verfasst, hat es an den Spiegel geschickt und wie der Spiegel so ist, haben sie die Überschrift verändert. Sie haben geschrieben, freies Geleit für Ulrike, haben den Namen weggelassen von der Meinhof. Und das war das Einfallstor für alle, die auf ihm rumgehauen haben, weil sie gesagt haben, da sieht man, dass er Teil der Bande ist. Erinnert sich Udo Knapp, Ex-APO-Aktivist und letzter Vorsitzender des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die Bild-Zeitung mit ihrem Verdacht richtig liegt, auch wenn sie zunächst den Fehler begeht, die Unschuldsvermutung zu ignorieren und sich damit als Brandanzünder zu betätigen. Die gespaltene öffentliche Empörung über Böll oder Bild kennt landesweit und lagerübergreifend keine Grenzen. Der Rechtsjournalist Christian Bomarius, späterer Berichterstatter von RAF-Prozessen und Pressekonferenzen, beschreibt die völlig angespannte Lage. Zunächst muss man mal die Situation bedenken, in der die Bundesrepublik damals war. Es war eine ganz aufgeheizte Atmosphäre. Also 68 lag noch nicht lange zurück. Der Vietnamkrieg lief. Die Amerikaner rüsteten auch da nochmal auf, haben einen Hafen vermint, was dann zu Demonstrationen hier führte. Von diesem Hintergrund entfaltet sich nun der Terror der RAF. Heinrich Bölls empörter Spiegel-Essay ist nicht Ausdruck eines Sympathisantentums, das terroristische Mordtaten verharmlosen möchte. Es geht ihm eher um eine Deeskalation, die ihm freilich misslingt, weil er dabei falsche Töne anstimmt. So gipfelt Bölls Philippika in einem abwegigen Vorschlag. Kein Zweifel, Ulrike Meinhof lebt im Kriegszustand mit dieser Gesellschaft. Es ist inzwischen ein Krieg von 6 gegen 60 Millionen. Ein sinnloser Krieg. Ulrike Meinhof will möglicherweise keine Gnade. Wahrscheinlich erwartet sie von dieser Gesellschaft kein Recht. Trotzdem sollte man ihr freies Geleit bieten, einen öffentlichen Prozess. Und man sollte auch Herrn Springer öffentlich den Prozess machen, wegen Volksverhetzung. Wer Heinrich Böll Böses will, der kann solche Einlassungen auch als solidarische Geste gegenüber der RAF missverstehen. Dieser Text im Spiegel war tatsächlich so etwas wie ein Fanal. Der hatte eine enorme Wirkung im Sinne einer Art Spaltung der Öffentlichkeit. Einerseits klingte sich Böll gegen die Anti-Springer-Kampagne ein, die die APO in den 68er Jahren bereits praktiziert hatte. Andererseits hat er das versucht zu übertragen auf die Auseinandersetzung mit der RAF. Sagt der Zeithistoriker Wolfgang Kraushaar. Böll sei in seiner Wortwahl polemisch entgleist und sei in der Beurteilung der gewiss nicht zimperlichen Bildkampagne gegen die RAF weit übers Ziel hinausgeschossen. Das ist nicht mehr kryptofaschistisch, das ist nicht mehr faschistoid, das ist nackter Faschismus, das ist Hetze, Lüge, Dreck. Dieser aufgeregte Befund gerät hernach zur kultischen Sentenz einer hysterisch überschäumenden radikal-linken Szene, die Flux dabei ist, die realen Verhältnisse in der früheren Bundesrepublik mit haltlosen NS-Analogien zu überziehen. Auch Bölls mitleidsheischende Gegenüberstellung 6 versus 60 Millionen ist unter Sympathisanten höchst willkommen. Christian Bomarius. Natürlich war das völliger Unsinn. Diese Frontstellung, die er selber ja auch in diesem Bild schuf, dieses kleine Häuflein von sechs Aufrechten gegen 60 Millionen kampfbereiten Kleinbürgern und Ex-Nazis, das war ein völlig schräges Bild. Das war überhaupt nicht die Situation. Tatsächlich haben die RAF-Leute dem Staat, der Bundesrepublik, einen Krieg erklärt. Und die Aufgabe wäre eigentlich gewesen, diese Kriegserklärung nicht anzunehmen. Der Banküberfall und die Erschießung eines Polizisten am 22. Dezember 1971 in Kaiserslautern sind Auftakt einer anderthalb Jahre andauernden logistischen Vorbereitung der RAF auf den eigentlichen Stadtguerillakampf. Erst werden Waffen und Sprengstoff gestohlen, sowie Pässe und andere Papiere gefälscht. Bis es dann richtig losgeht mit der sogenannten Mai-Offensive, die sich zwischen dem 11. und 24. dieses Monats 1972 abspielt. 6 Sprengstoffanschläge richten sich gegen Militäreinrichtungen der USA, wie dem Hauptquartier der US-Armee in Heidelberg, 2 gegen Polizeibehörden, ein gezieltes Racheattentat gegen Bundesrichter Wolfgang Buddenberg. Bilanz: 4 Tote und 74 Verletzte. Darüber hinaus der Anschlag auf das Axel-Springer-Hochhaus in Hamburg, der trotz zahlreicher Verletzter noch relativ glimpflich abläuft, weil die meisten der dort deponierten Bomben am Ende nicht zünden. RAF-Sympathisanten kritisieren die Bombenleger hinterher, beim Anschlag auf das Springerhaus den Tod von Verlagsangestellten und Arbeitern in Kauf genommen zu haben. Dies hat nach den Forschungen von Wolfgang Kraushaar zu dramatischen Konsequenzen innerhalb des Führungszirkels der RAF geführt. Das wurde dann während des Hauptverfahrens gegen die RAF nochmal ins Rampenlicht der Öffentlichkeit geholt, und zwar durch Gudrun Enslin, die nämlich dort vor Gericht bekannt gab, dass dieser Anschlag nicht im Sinne der RAF gewesen sei. Und es war bekannt, dass die Idee dazu Ulrike Meinhof gehabt hatte. Am 31. Mai 1972 findet dann die Großfahndungsaktion Wasserschlag statt, bei der die gesamte Schutzpolizei dem BKA unterstellt wird. Wasserschlag ist die Bezeichnung des BKA-Präsidenten Horst Herold, mit einem Schlag ins Wasser die Fische, gemeint sind damit geflüchtete RAF-Mitglieder, in Bewegung zu bringen. So heben, bis dato einmalig, alle Hubschrauber des öffentlichen Dienstes gleichzeitig ab. Auf Autobahnen werden Sperren errichtet. Auch die Bevölkerung wird zur Mitwirkung aufgefordert und die Medien sind in die Großfahndung mit eingebunden. Herold möchte die Terrorabwehr so umfassend wie nur möglich anlegen und nicht nur der Polizei überlassen. Die Bekämpfung des Terrorismus kann nicht von den Beamten der allgemeinen Kriminalität geschehen. Dazu bedarf es einer Fülle umfassender gesellschaftspolitischer Hintergrundkenntnisse. Die Resultate dieser aufwendigen Aktion waren eher dürftig. Aber bereits am Tag darauf, dem 1. Juni 1972, erzielt die Polizei einen spektakulären Fahndungserfolg in Frankfurt am Main. Die RAF-Führungsmitglieder Andreas Bader, Holger Mainz und Jan-Karl Raspe werden hier von der Polizei aus ihrem Versteck getrieben und nach einem Schusswechsel verhaftet. Bader kommentiert später: Aber juristische Kategorisierungen sind nur kodifizierter Ausdruck realer Machtverhältnisse. Das Problem RAF habe sich nunmehr erledigt, frohlockt Bundespräsident Walter Scheel nach den Verhaftungen des Führungszirkels, nicht ahnend, mit der sogenannten Mai-Offensive nur das Vorspiel einer langen Kette von weiteren Anschlägen mit zahlreichen Opfern erlebt zu haben. Am Tag der Verhaftung Baders findet auch in Langenbruch in der Voreifel eine Hausdurchsuchung bei Heinrich Böll statt. Der Betroffene übermittelt Bundesinnenminister Genscher eine Beschwerde. 14 Tage später, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 1972, ereignet sich in Hannover die nächste spektakuläre Verhaftung, als ein Mann und eine Frau beim Lehrer- und Bildungsgewerkschafter Fritz Rodewald anläuten und um ein Quartier bitten. Dieser wird von seiner Lebensgefährtin darüber informiert, ist aber misstrauisch, ehe er sich entschließt, die Polizei zu verständigen, die sogleich ein Sonderkommando zur Festnahme der Quartiersuchenden einsetzt. Bei dem Mann stellte sich halt heraus, dass das RAF-Mitglied Gerhard Müller war. Und bei der Frau, die sich unglaublich gewehrt hatte, konnte man erst durch eine Röntgenaufnahme sicher sein, dass es sich dabei um eine der vier Mitbegründerinnen der RAF handelte, nämlich um Ulrike Meinhof. Von nun an gilt Fritz Rodewald in der linken Szene als der größte nur vorstellbare Verräter, als eine Art Negativ-Ikone, der unterstellt wird, mit Ulrike Meinhofs Verhaftung letzten Endes auch zu ihrem späteren Suizid in Stammheim beigetragen zu haben. Rodewald führt fortan eine schattenhafte, unglückliche Existenz, muss um sein Leben bangen, auch wenn er RAF-Verteidigern Spendengelder zukommen lässt, um wieder gut zu machen, was unter Sympathisanten der RAF nicht wieder gut zu machen ist. Dazu Udo Knapp, Ex-Aktivist und späterer Mitarbeiter in der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es sind ja viele gewesen, die in dem Umfeld waren, und bei vielen hat es an der Tür geklopft. Frage: Können wir bei euch übernachten für ein paar Tage? Und ich kenne welche, die darunter tierisch gelitten haben, dass sie die Tür wieder zugemacht haben. Und ich kenne aber auch welche, die die Tür aufgemacht haben, die damit nichts zu tun hatten, die aber dieses solidarische Erleben, was unsere 5 Jahre da geprägt hat, ja, das gibt man doch nicht einfach wieder her. Das war ein Generationsplus von ganz besonderer Qualität. Seit der Gefangenenbefreiung der Kaufhausbrandstifter um Andreas Bader und deren Abtauchen im Untergrund kursiert hierzulande der fragwürdige Topos vom Sympathisanten. Auch Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher bringt ihn 1972 ins Spiel. Es ist unbestritten, dass die Terroristen Unterstützung und Sympathie bei verschiedenen Leuten finden. Nicht nur, dass man sie beherbergt, sondern auch dadurch, dass man ihre gewalttätigen Handlungen bagatellisiert oder beschönigt. Die Schriftstellerin Caroline Emke verlor Jahre später, im November 1989, ihren Patenonkel, den Bankier Alfred Herrhausen, beim Attentat von RAF-Terroristen der übernächsten Generation. In ihrem 2008 erschienenen Buch-Essay »Nachdenken über die RAF« versucht sie sich an einer Erklärung der, Zitat, »klammheimlichen Freude von Sympathisanten«. Speiste sich diese stille Zustimmung zu den Morden der RAF nicht zuletzt aus diesem Reflex: Wenn einmal das Schicksal Erfolgreichen Leid zufügt, erfüllt es mit Genugtuung. Wenn es von Elend und Kummer Verschonte einmal erwischt, wenn die Mächtigen einmal Ohnmacht erfahren müssen, dann genießen es viele mit Freude. Wie Aktivisten plötzlich an die Gewalt als Momentum der Geschichte zu glauben anfangen, erlebte Udo Knapp persönlich bei der legendären Schlacht am Tegeler Weg in Berlin-Charlottenburg Jahre davor, am 4. November 1968, als es aus Anlass eines Prozesses gegen den APO-Anwalt Horst Mahler zu schweren Auseinandersetzungen von Demonstrantinnen und Demonstranten mit der Polizei kam. Da war ich auch, da habe ich auch Steine geschmissen. Das war wie eine Befreiung, weil die Polizisten weggelaufen sind. Dann war hinterher ein großes Teach-in und da wurde es schon deutlich, dass es zwei Positionen gab. Es gab ein Erschrecken darüber, wie leicht es war, diese Steine zu schmeißen und damit einen Effekt zu erzielen. Das war wie Adrenalin. Ja, es war euphorisierend. Und es war wie, als ob sich dadurch eine Machtperspektive öffnete. Zwischen drei Gruppen wird seit den 1970er Jahren im RAF-Terrorismus unterschieden: die passiven Sympathisanten, die aktiven Unterstützer und die konspirativen Mitglieder, die noch nicht einmal an einer Tat beteiligt gewesen sein mussten, um sich strafbar zu machen. Das Stigma vom Sympathisanten wird in der damals aufgeladenen Stimmung geradezu inflationär verwandt. Udo Knapp. Sympathisanten haben die anderen gesagt und haben ihn als negativen Begriff genutzt. Aber wenn man genau hinguckt, bestand die Sympathie nicht darin, dass man gesagt hat, es ist richtig, dass ihr Leute erschießt, ja, sondern es ging um das Bewusstsein, dass diese Gesellschaft sich nicht verändert. und dass man sie mit zivilisierten Methoden, zu denen wir gar keinen Zugang hatten, nicht verändern kann. Wir waren vor den Fabriken gescheitert und waren überall gescheitert. Und deswegen waren viele von den sogenannten Sympathisanten zwar welche, die nie die Waffe in die Hand genommen hätten, sondern die auch die Tür zugeschlagen hätten, wenn sie hätten helfen sollen, aber im Herzen waren sie alle auf den Barrikaden der Revolution von Paris. Später erlebt der Rechtsexperte Christian Bomarius eine Begegnung der besonderen Art mit Sympathisanten der zweiten RAF-Generation. Ich wurde mal, als dieser Hungerstreik der RAF gefangen war, von einer Sympathisantengruppe in eine Kirche eingeladen in Karlsruhe. Und die wollten mit mir über die Freilassung oder das Ende des Hungerstreiks diskutieren. Ich bekam ein Tuch umgebunden um meine Augen. Dann fragte ich mich auch, was sind das für Leute? Und das waren natürlich, wenn man so will, Geiseln der RAF-Häftlinge in Stammheim. In der heftig geführten öffentlichen Debatte um die RAF und ihre Verbrechen schwindet allmählich die Unterscheidung zwischen einem Sympathisanten und einem als Gehilfe oder Begünstiger auftretenden Unterstützer. Wie Christian Bomarius als journalistischer Zeitzeuge bestätigt. Ich habe damals an vielen Pressekonferenzen teilgenommen des Generalbundesanwalts. Man stand sofort immer unter Verdacht, wenn man Kritik äußerte an der Behörde, man sympathisiere doch insgeheim mit der RAF. Und das war damals aber die Atmosphäre überhaupt in der Bundesrepublik. Man musste wirklich aufpassen. Denn es herrscht allgemein Verunsicherung. Viele wissen nicht, wie man den bis dato nie gekannten Terror einordnen soll. Und der Staat hat damals natürlich auch nicht die richtigen Worte gefunden. Böll fand sie nicht und die Justiz fand sie zuerst nicht. Alle die versucht haben, Brücken zu bauen, wie der Bischof Scharf in Berlin oder Heinrich Böll, wurden verunglimpft. Also der Staat hat im Grunde die Fassung verloren. Wir sind den Terroristen auf den Leim gegangen. Sie wollten uns den Krieg erklären und wir haben die Kriegserklärung angenommen. Erläutert rückblickend Gerhard Baum, 1972 parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium und später selbst Innenminister. Udo Knapp. Dieses ganze Szenarium, dass man den Kampf gegen die RAF stilisiert, zu einem Kampf zur Rettung der Demokratie in der Bundesrepublik. Die Demokratie war in der ganzen Zeit eigentlich nie gefährdet und die Staatsmacht hat immer gewonnen. Und dennoch. Trotz aller alarmistischen Übertreibungen bleibt die Figur des Sympathisanten von damals, aus kritischer Sicht von heute, eine eher armselige Erscheinung, wie der Schriftsteller Günter Franzen, selbst vormals linker Aktivist, in einem Essay-Vergleich mit Nazi-Mitläufern zu bedenken gibt. When the ballroom is empty and the music is over, nach Verklingen des letzten Akkords, kommt man kaum um die bittere Einsicht herum, dass sich die charakterliche Mediokrität und ideologische Verführbarkeit des linken Sympathisanten von der des rechten Mitläufers lediglich durch den gesellschaftlichen Kontext unterscheiden. Von wenigen lichten Momenten humaner Gesittung abgesehen, können beide für sich in Anspruch nehmen, für das Gute zu schwach und für das Böse zu feige gewesen zu sein. Und Heinrich Böll? Tief gekränkt über den Vorwurf des Sympathisanten lebt er den Konflikt noch einige Jahre aus. Noch in seinem von Volker Schlöndorff verfilmten Roman »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« verarbeitet er die Gewaltdebatte und die Auseinandersetzung mit der Springerpresse. Seinem Renommee als Schriftsteller hat der skandalisierte Spiegel-Essay kaum geschadet. Im Gegenteil. Im Dezember 1972, im selben Jahr also, bekommt Heinrich Böll den Literaturnobelpreis in Stockholm verliehen. Das war der Hintergrund. Sympathisant der RAF? Vor 50 Jahren erscheint Bölls umstrittener Essay im Spiegel. Eine Sendung von Norbert Seitz. Redaktion Simonetta Dibban.